frühen Morgen, lange vor Morgengrauen, wurde ich geweckt durch ein Pfeifen und ging zum Fenster. Auf meinem Kirschbaum Dämmerung füllte den Garten, saß ein junger Mann mit gefleckter Hose und pflückte lustig meine Kirschen. Nickte mir zu, mit beiden Händen holte die Kirschen aus den Zweigen in seine Taschen. Noch eine ganze Zeit lang, als ich wieder in meiner Bettstatt lag, hört ich ihn sein lustiges kleines Lied verheifen.